Ein deutsches Märchen. Der Dichter und die Prinzessin. Es war einmal ein Dichter namens Zoran, der über die Liebe schrieb und Menschen aus allen Teilen der Welt liebten seine Gedichte. Zoran lebte alleine mit seinem Papagei namens Peri Peri. Nachdem er jahrelang Gedichte geschrieben und viele Gedichtsammlungen verkauft hatte, wurde er immer verzagter. Für wen schreibe ich das alles? Die Gedichte über unsterbliche Liebe, das Herz fast stehen bleiben, Liebe auf den ersten Blick, all das scheint so bedeutungslos. Wie kann ich denn über die Liebe schreiben, wenn ich sie selbst noch nicht einmal erlebt habe? Zoran, mein Guter, du denkst zu viel. Du musst dich erfrischen. Erfrischen? Frische. Ja, das ist es. Ich brauche Frische. Ich brauche Frische. Oh, ich danke dir, danke dir, danke dir so sehr, Peri Peri. Du bist der Beste. Ich brauche Frische. Ich brauche Frische. Ah, was in aller Welt? Ich glaube, er hat den Verstand verloren. Wohin? Wohin gehst du? Nicht ich, mein Freund. Wir. Wir gehen. Darf ich fragen, warum? Zoran steckte Peri Peri in die Manteltasche, schnappte sein Gepäck und verließ das Haus. Willkommen auf der Titanic, einem der besten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Wir bringen Sie in die weite und unberührte Arktis. Die Arktis reicht von Spitzbergen in Russlands fernem Osten bis ins arktische Norwegen. Meist ist sie schneebedeckt, aber während der kurzen Sommermonate haben wir die Möglichkeit, die abwechslungsreiche Landschaft, die ungewöhnliche Tierwelt und die interessantesten Menschen zu erleben, die die Arktis zu bieten hat. Der zitternde Kopf von Peri Peri schaut aus der Tasche. Wir fahren in die Arktis? Ja, aber warum? Du hast gesagt, ich muss mich erfrischen. Erinnerst du dich? Du hast es wirklich genommen? Ja! Oh, das darf nicht. Und da schläft er schon wieder. In den nächsten 5 Tagen fuhr das Schiff weiter und weiter. Am 6. Tag erreichte es die Arktis. Hey, Zoran, wohin gehst du? Kommst du nicht mit dem Rest der Crew? Nein, mein Freund. Ich habe eigene Pläne. Aber ich werde euch an dem Tag wieder treffen, an dem das Schiff zurückfährt. Also gut. Viel Glück. Und erkälte dich nicht. Kapiert? Können wir ihn nicht hier lassen, wenn wir nach Hause fahren? Sei still, Peri Peri. Nachdem sie einige Zeit gegangen waren, sahen sie in einiger Entfernung ein Iglo, dessen Farbe war blau. Zoran sah auf seine Karte und lächelte. Komm, Peri Peri, lass uns die Liebe meines Lebens finden. Zoran betrat das Iglo und fand dort eine alte Dame am Feuer in der Mitte. Sie war eine Hexe namens Lady Lager. Wer bist du? Und wie hast du mein Iglo gefunden? Tante Lager, ich bin es, dein Neffe, Zoran. Zoran? Ja, und das ist mein Papagei, Peri Peri. Ah, gut zu wissen. Und nun geh fort, husch, husch. Nein, ich bin nicht gekommen, um dir seinen Namen zu sagen. Ich habe ein Problem. Ja? Ich bin ein Dichter. Und ich schreibe über die Liebe. Und ich war noch selbst nie verliebt. Es fühlt sich alles so falsch an. Und was soll ich jetzt machen? Mutter hat mir Geschichten über dich erzählt, wie du Hunderte von Menschen zusammengebracht hast und wie du vielen Menschen geholfen hast, ihre wahre Liebe zu finden. Oh, das mache ich nicht mehr. Bitte, Tante, bitte. Ach, gut. Es ist aber nicht so einfach. Du unterschätzt meinen Menschen, Lady. Entschuldigung. Lady Lager erzählte Zoran von der Eisprinzessin Mintosa, die in den jungen Jahren ihres Lebens nie die wahre Liebe gefunden hatte. Kein Freier konnte ihr Herz erweichen und sie für sich gewinnen. Sie kamen und gingen und einer nach dem anderen. Schließlich wurde sie so niedergeschlagen, dass ihr Glaube an die wahre Liebe verschwand. Ihr Herz wurde kalt, so kalt, dass ihr ganzer Körper zu Eis wurde. Der König versuchte alles Mögliche, dass sie wieder wie früher würde, aber es funktionierte nichts. Schließlich ließ der König auf Anraten eines weisen Einsiedlers schweren Herzens den kaltgefrorenen Körper seiner Tochter in die Arktis bringen. Oha! Ich liebe wirklich dieses Eiszeitmärchen, das du uns so schillernd geschildert hast. Machst du dich lustig? Hör nicht auf ihn, Tante. Bitte, erzähl mir mehr. In einiger Entfernung von hier gibt es eine Pinguinkolonie namens Sheerins. Die Tiere sind immer dort glücklich und wissen nicht, was Tränen sind. Wenn du einen von ihnen eine Freudensträne weinen lassen kannst und sie auf einen Kieselstein fallen lassen kannst, hast du die Hälfte der Aufgabe erledigt. Und was ist mit der anderen Hälfte? Nun, mit dem Kiesel in der Hand musst du um die Hand der Eisprinzessin anhalten. Wenn du feurig genug bist, um das Herz der Prinzessin zu erreichen und die Eisschicht zu durchdringen, dann hast du deine wahre Liebe gefunden. Papa, was hast du? Ich denke, unsere Nachbarin Lana Rodriguez ist eine bessere Wahl. Sie mag dich wirklich sehr. Und du musst nicht all diese Kiesel- und Eiskulpturdinge machen, um sie für dich zu gewinnen. Peri Peri! Ja? Sei still. Tante Lager, bevor ich gehe, brauche ich noch einen Gefallen von dir. Soran und Peri Peri machten sich auf den Weg zur Kolonie des Sheerins. Als sie dort ankamen, stellten sie fest, dass es sehr viele von ihnen gab. Was willst du hier? Nun, ich habe ein Geschenk mitgebracht. Ein Geschenk? Ja, hier ist es. Überzeuge dich bitte selbst. Der Chef der Pinguine nahm das Geschenk entgegen und als er es öffnete, war es ein... Wow. Ja? Nicht aufhören, liebe Sprecherin. Heraus kam ein Gleitdrachen. Wow, ein Gleitdrachen. Ja, aber was macht man damit? Warum legst du es nicht einfach an und probierst es selbst aus? Der Chef der Pinguine legte ihn an. Jetzt lauf und leg los. Und genau das hat er auch und schon im nächsten Augenblick war er in der Luft und flog wie ein Vogel. Vor Freude rollten ihm die Tränen über die Augen. Peri Peri nahm sofort einen Kieselstein und flog den Tränen nach. Oh, oh, oh, ja, erwischt. Der Tropfen fiel auf den Kieselstein und leuchtete hell auf. Die Pinguine rannten ihrem Chef nach, der voller Glück flog. In der Zwischenzeit gingen Soran und Peri Peri zur Eisprinzessin. Als sie die Stelle erreichten, an der die Prinzessin stand, waren sie wie verzaubert. Bei meiner Papageienmutter! Das sieht herrlich aus! Soran lächelte und kniete sich runter. Er schloss die Augen und holte tief Luft. In diesem Moment möge die Zeit stillstehen. In diesem Moment möge ich meine Willenskraft verlieren, um nur das zu erfüllen, das du dir schon immer gewünscht hast. Um alles hinter sich zu lassen und nach vorn zu sehen. Zu dir, deinem Herzen, deinem Verstand und deiner Seele. So hilf mir, oh Prinzessin, denn ich verliere mich selbst. Zerbrich das Eis und tritt für mich heraus. Ich bin jetzt für dich da und ich werde es immer sein. Tritt heraus, oh Prinzessin, tritt bitte heraus. Denn in diesem Moment hoffe ich, dass die Zeit stehen bleibt. Denn in diesem Moment hoffe ich, habe ich mich selbst verloren. Ein leichter Windstoß wehte an Soran vorbei und in diesem Moment zerbrach der Eispanzer in Stücke und daraus hervor trat Prinzessin Mentosa. Ihre Wangen waren rosig, ihre Augen tränten und ihre Haare wehten im Wind. Soran verbeugte sich bewundernd. Periperis klappte der Kiefer herunter. Meine Güte! Prinzessin Mentosa ging auf Soran zu. Als er aufstand, die beiden sahen sich in die Augen. Soran überreichte der Prinzessin den Kieselstein. Sie lächelte und nahm ihn an. Für die nächsten Momente sagten sie nichts, sondern sahen sich immer wieder nur an. Okay, Mission erfüllt. Können wir jetzt nach Hause gehen? Wie ist es weitergegangen? Nun, Prinzessin Mentosa kehrte in ihren Palast zurück und der König war überglücklich. Soran wurde zum Ritter der königlichen Armee ernannt und bald heirateten die beiden. Ein großes Fest fand statt und an diesem Tag flog eine Papageien durch das Fenster in die Partyhalle. Als er sie sah, war unser Periperi begeistert. Er flog auf sie zu. Hallo du, wie heißt du denn? Mein Name ist Pommes, wie Pommes Fritz.